1. Jahweh Sprach zu Mose in den Steppen Moabs, Jordan gegenüber Jericho, und gab ihm folgend Anweisungen. 2. Befehl den Israeliten, den Leviten aus ihrem Überbesitzstadt als Wohnsitz zu überlassen. Zusatzlich zu diesen Städten sollte ihnen auch Weideland ringsum zur Verfügung stellen. 3. Die Städte sollen den Leviten als Wohnort dienen, waren das zu Chorage Weideland für ihr Lasttier, wie und all anderen Tier bestimmt ist. 4. Das Weideland der Städte, die den Leviten übergibt, soll sich ringsum 1000 Ellen von der Stadt mehr aus erstrecken. 5. Außerhalb der Stadt sollt auf jeder Seite, Ost, Süd, West und Nord, 2000 Ellen abmessen, so dass die Stadt in der Mitte liegt. Die soll ihnen als Weideland für die Städte dienen. 6. Unter den Städten, die den Leviten übergeben werdet, sollen 6 Zufluchtsstädte sein, in die jemand fliehen kann, der einen Totschlag begangen hat, zusätzlich dazu sollt 42 weitere Städte abtreten. 7. Die Gesamtzahl der Städte, die den Leviten übergeben must, beträgt somit 48, einschließlich des Zuchorigen Wildlands. 8. Die größeren Stamm der Israeliten sollen den Leviten mehr Städte von ihrem Überbesitz überlassen, die kleineren entsprechend weniger. Jeder Stamm soll ein Anzahl seiner Städte in die Leviten abtreten, proportional zu dem Überbesitz besitz den erholten hat. 9. Jahweh sprach ernüt zu Mose und sagt. 10. Sprich zu den Israeliten, sobald den Jordan überquert und in das Land Kanaan gelangt seid. 11. Sollt geinit Städte als Zufluchtsort bestimmen. Dorthin kann jeder fliehen, der unabsichtlich einen Menschen getötet hat. 12. Die Städte sollen euch als Schutz vor dem Blutträger dienen, damit der Totschlager nicht getötet wird, bevor sich vor der Gemin zur Verhandlung gestellt hat. 13. Insgesamt sollte 6 solcher Zufluchtsstadt bestimmen. 14. Drei Städte sollen jenseits des Jordan liegen und drei im Land Kanaan, als 6 sollen als Zufluchtsstadt dienen. 15. Die 6 Städte sollen sowohl den Israeliten als auch den Fremdenen besaßen unter euch als Zuflucht dienen, so dass jeder, der unabsichtlich einen Menschen getötet hat, dorthin fliehen kann. 16. Wenn jemand jedoch ein Person mit einem eisernen Gegenstand so schlagt, dass die stirbt, ist ein Morder und muss mit dem Tod bestraft werden. 17. Ebenso ist jemand ein Morder und muss mit dem Tod bestraft werden, wenn ein Person mit einem Stein, der Todlich sein kann, so trifft, dass sie stirbt. 18. Auch wenn jemanden mit einem Todlichen Holzgenstand schlagt und dieser stirbt, gilt als Morder und ist mit dem Tod zu bestrafen. 19. Der Blutträger ist befugt, den Morder zu töten, sobald ihn antrifft. 20. Wenn jemand aus has einen Stoß versetzt oder absichtlich einen Gegenstand auf ein Person wirft, so dass die stirbt. 21. Oder wenn aus Feindschaft mit der Hand schlagt und der Betroffen stirbt, dann muss der Täter mit dem Tod bestraft werden. Ist ein Morder, und der Blutträger soll ihn töten, sobald ihn antrifft. 22. Hatte in jedoch versehentlich gestossen, one das Feindschaft bestand, oder unabsichtlich einen Gegenstand auf ihn geworfen. 23. Oder einen Todlichen Stein auf ihn fallen lassen, so dass stirbt, obwohl kein Feindschaft hegte und ihm nichts Böses anten wollte. 24. Dann soll die Gemin Gemis Dyson recht satzungen als Schiedsrichter zwischen dem Täter und dem Blutträger entscheiden. 25. Die Gemin soll den Totschlager vor dem Blutträger schützen und ihn in die Zufluchtsstadt zurückbringen, in die geflohen war. Dort muss bis zum Tod des Hohepriesters bleiben, der mit dem Heiligen allgesalbt wird. 26. Sollte der Totschlager jedoch den Bereich der Stadt verlassen, in die geflohen war und Zuflucht gefunden hat. 27. Und der Blutträger in außerhalb des Zufluchtsbereichs antrifft und totet, so ist der Blutträger nicht blutschuldig. 28. Denn der Totschlager muss bis zum Tod des Hohepriesters in der Zufluchtsstadt bleiben. Nach dessen Tod darf jedoch in sein Überbesitzland zurückkehren. 29, dies bestimmungen sollen uke als dauerhafte recht satzen dienen, die von generation zu generation in all Jahren wer Norton befolgen sollt. 30, when jemand einen Menschen totet, soll der Morder aufgrund der Ossigen von Zügen hingerichtet werden. Allerdings darf niemand allein aufgrund der Ossigens einzelnen Zügen zum Tod verurteilt werden. 31, dürft kein Lösegeld für das Leben eines Morders ernehmen, der des Tod schuldig ist, weil mehr muss mit dem Tod bestraft werden. 32, ebenso dürft kein Lösegeld ernehmen einem Totschlager zu ermöglichen, wo dem Tod des Hohepriesters aus der Zuflachtstadt zu rückzukehren und sich anderswo im Land niederzulassen. 33, sollt das Land, in dem lebt, nicht in Tweihen, denn Blut in Tweig das Land. Für das Vergesehen Blut kann kein Sühne geleistet werden, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. 34, wären reinig daher nicht das Land, in dem wohnt, denn ich selbst wohn darin, ich, Jahwe, wohn unter den Israeliten.